Spuren liegt ein Grenadier im Schnee am Waldesrand. Mit Kinderschrift ein Blatt Papier umkrampft die starre Hand. Auf diesem Blatt Papier da steht: Mein lieber Vater, du, ich möchte wissen, wie es dir geht, das lässt mir keine Ruhe. Bitte einen Brief, ich bin besorgt um dich. Vor einigen Nächten, als ich schlief, ein Bild erschreckte mich. Ich sah dich dort auf Posten stehen, die Nacht war bitter kalt. Ich sah dich auf und niedergehen an einem Tannenwald. Da kam die liebe Mutter Saft und gab mir einen Kuss. Sie sprach: Schlaf wieder ein, mein Sohn, auf deinem weichen Flaum. Ich schlief nach einer Stunde schon. Das Bild, das ich im Traum gesehen, doch ist mein Herzenswunsch erfüllt, dann wird es schon vergehen. Nun sei gegrüßt und sei geküsst von deinem Willi bald. Ob du gesund und munter bist, dann schreibe mir dich bald. Ich wurde wach um Mitternacht von einem dumpfen Schuss. Da kam die liebe Mutter Sach und gab mir einen Kuss. Sie sprach: Schlaf wieder ein, mein Sohn, auf deinem weichen Flaum. Ich schlief nach einer Stunde schon. Schrift, dies Blatt Papier, umkrampft die starre Hand.